Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht und hat uns geschenkt alle Sünden und ausgetilgt die Handschrift, so wider uns war, und hat sie aus dem Mittel getan und an das Kreuz geheftet. Ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich zu dem, was da vorne ist, und jage nach dem vorgesteckten Ziel, nach dem Kleinod, welches vorhält die himmlische Berufung Gottes in Christo Jesu. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben.